On the world stage, we had an enormous story to tell. Eine riesige Bühne über Kontinente, eine große Story, große Helden und große Bösewichte. Here I got the greatest heroes, the greatest villains. Mit anderen Worten, für einen Spielfilmregisseur wie John Ford, George Stevens oder John Huston, William Wyler oder Frank Capra schienen die Voraussetzungen blendend. Und dann war das Ganze, wie Frank Capra später erzählte, so real. Real, not actors, real. Nicht Schauspieler. Ganz real. Capra steckte noch der Schock in den Knochen von diesem Kinobesuch, damals in den 1930er Jahren in New York, als er Triumph des Willens gesehen hatte. Leni Riefenstahls Film über den NSDAP-Parteitag. Der Hollywood-Erfolgsregisseur war erschrocken über die Perfektion dieser Art von filmischer Propaganda. I saw that and it scared the hell out of me. Denn wie, fragte sich Capra, können wir das übertreffen? I was a very unhappy man. How can I possibly top this? So bedeutete der US-Propagandafeldzug als Antwort auf die Nazi-Propagandamaschine, der nach Pearl Harbor begann, für Capra und seine Kollegen, die nun in den Dienst der Army traten, völliges Neuland. Die Meister des Fiktionalen. Frank Capra hatte noch 2 Jahre zuvor die Gesellschaftssatire Mr. Smith geht nach Washington mit James Stewart abgedreht. Diese Meister des Fiktionalen standen nun an der Front der Realität. Die 3-teilige Netflix-Doku-Serie Five Came Back, in der Steven Spielberg, Lawrence Kasdan, Francis Ford Coppola, Guillermo del Toro und Paul Greengrass als Erzähler fungieren, schildert die Arbeit ihrer Filmemacher-Altvorderen in der Rolle als Propagandafilmer der Army. Das Ziel war klar, wie Frank Capra meinte, Rekruten für den Krieg gewinnen und ihnen einen Glauben vermitteln. Give the boys a reason to fight and don't lie. If they don't believe it, we're dead. Wenn sie nicht an das, was sie tun, glauben, sind wir tot, so Capra. Die einen arbeiteten dann in Hollywood mit dem Dokumaterial, das sie von den Schlachtfeldern bekamen. Die anderen, wie Ford, Stevens oder Wyler, filmten auf dem pazifischen Kriegsschauplatz oder zogen mit den Alliierten Richtung Berlin. Und die Kamera lief und lief und lief. In der Realität, nicht in einem wohltemperierten Studio. Diese Filmemacher kamen mit Material zurück, das die Wahrheit dieses Krieges zeigte und hatten sich für immer verändert, sagt Steven Spielberg über die 5, die in den Krieg zogen. Eindrucksvoll macht die Miniserie Five Came Back aber auch deutlich, wie den angeheuerten Propagandafilmregisseuren das Propagandistische immer wieder aus den Händen glitt. Und zwar immer dann, wenn sie in der Kriegsrealität mit ihrer Leidenschaft konfrontiert waren, die Wahrheit mit der Kamera darzustellen, was im Übrigen immer wieder zu Konflikten mit der Militäradministration führte. Beispiel John Ford. Als Chef der Field Photograph Branch der US-Marine dokumentierte er 1942 die Schlacht um Midway. Der Film kam ins Kino und war ein Riesenerfolg. Ein Jahr später, 1943, filmte Ford dann, wie auch George Stevens, die Invasion der Alliierten in der Normandie. Es war das große Schlachten. 4000 tote alliierte Soldaten allein am ersten Tag. D-Day. Die Bilder, die Ford und Stevens Kameraleute filmten, waren so grausam und brutal, dass sie jahrelang unter Verschluss gehalten wurden. Danach betrank sich Ford 3 Tage lang und quittierte anschließend den Dienst. George Stevens hingegen, vor dem Krieg in Hollywood Fachmann für leichte Komödienstoffe, begleitete nach der Invasion den gesamten Vormarsch der Alliierten. Stevens Kameraeinheit gelangte so auch zum KZ Dachau. Heute ist es schwer vorstellbar, was für die US-Soldaten damals die Befreiung eines Konzentrationslagers bedeutete, denn sie erwarteten Gefängnisse und fanden Todesfabriken vor. Das stärkste Gefühl meines Lebens war das Entsetzen, Dinge anzusehen, von denen ich niemals gedacht hätte, dass sie Teil der menschlichen Existenz sein könnten, nämlich die Gewalt und die Boshaftigkeit in den Konzentrationslagern, erinnerte sich George Stevens später. In Dachau wurde dem Filmemacher dann klar, dass er nun keine Propaganda mehr machen würde, sondern Beweise sammeln. Das Material, das seine Einheit über das KZ drehte, wurde dann beim Nürnberger Kriegsverbrechertribunal gezeigt. Einer der bewegendsten Momente in diesem Doku-Dreiteiler Five Came Back ist aber die Sequenz, wenn die Männer aus George Stevens Filmeinheit zu sehen sind, wie ihnen die sterbenden KZ-Häftlinge nach der Befreiung ihre Abschiedsbriefe diktieren. Tagelang drehten die Filmsoldaten nicht, sondern schrieben auf. George Stevens sollte nach dem Krieg nie wieder leichte Komödien drehen.